und eine garstige Kröte war er bei meiner Seele. Ja, wäre ein Verworfener, einer, der in des Herrn Zorne wandelt, vorbeigegangen, mit der Sünde in seinen Eingeweiden, den und seinesgleichen hätte das Geschöpf wohl angesprungen. Aber im tiefen Meer gibt es Teufel, die sich selbst an einen Kommunikanten haften. Ich sage euch, wäret ihr mit den armen Burschen auf der Christ Anna untergegangen, ihr hättet des Meeres Barmherzigkeit kennengelernt. Hättet ihr es so lange befahren wie ich, ihr würdet den Gedanken an das Meer hassen, wie ich es tue. Hättet ihr euch der Augen bedient, die euch der Herrgott gegeben, ihr wäret der Bosheit jenes falschen, bitteren, kalten, unsteten Geschöpfes und alles dessen, was nach Gottes Ratschluss in ihm lebt, inne geworden. Hummer und Krebs und dergleichen, die von den Toten leben. Und mächtige, großmäulige, schnaubende Wale. Und die Fische samt all ihresgleichen, kaltblütiges, blindäugiges, unheimliches Gezücht. Oh, schrie er, oh, über das Grauen des Meeres. Wir waren alle ein wenig erschrocken über diesen Ausbruch, und der Sprecher selbst versank nach jenem letzten heiseren Ausruf anscheinend in seine eigenen finsteren Gedanken. Aber Rory, der nach abergläubischen Märchen gierte, brachte ihn durch eine Frage auf das Thema zurück. »Ihr habt wohl niemals einen Seeteufel gesehen?« fragte er. »Nicht ausdrücklich«, erwiderte der andere. »Ich zweifle, ob ein bloßer Mensch einen ausdrücklich sehen und beileibe bleiben kann. Ich bin mit einem Burschen gefahren, Sandy Gaybard nannten sie ihn. Der hatte einen richtig gesehen und ist auch richtig dran gestorben. Wir hatten 7 Tage zuvor den Clyde verlassen. Harte Arbeit hatte es gegeben und war nordwärts bestimmt mit Sämereien und Waren und allerlei für den MacLeod. Dabei waren wir hart an die Cotchollens geraten und hatten eben bei Soa gekreuzt und hatten nun gute Fahrt, die, wie wir glaubten, wohl bis Carpnahoe anhalten würde. Ich weiß die Nacht noch gut. Der Mond steckte in Nebelfetzen. Eine starke Brise lag auf dem Wasser, stark, aber nicht stetig. Und, was keiner von uns gerne hörte, über unseren Köpfen von den finsteren alten Felsen von Cotchollen her schrie und heulte ein 2. Wind. Nun, Sandy war vorne bei dem Klüversegel. Wir konnten ihn nicht sehen, denn das Großsegel, das sich gerade erst aufblähte, lag dazwischen, als er ganz plötzlich aufschrie. Ich renne ums liebe Leben, denn ich dachte, wir wären allzu nah an Soa herangeraten, aber nein, das war's nicht. Es war des armen Sandys Todesschrei oder doch hart dran, denn nach einer halben Stunde war er tot. Alles, was er zu sagen wusste, war, dass ein Seeteufel oder Seegeist